Menschen, die meinen uns zu dumm. Doch diese Abende erinnert an Spott und Not. Es stellt sich mir die Frage, was soll der Lärm losbringen? Es stellt sich mir die Frage, seit wann kann Scheiße singen? Wir scheißen auf euren Lärm, mitsamt der ganzen Informatikerschaft. Denn wir warten auf den einen Tag, uns mit Konzern aus der Abschiebe ab, weil sie mir selbst erlaubt. Sie verdienen an einem Toten, ihre Worte sind nicht fair. Spielen gar nicht auf Parolen, alles andere ist nicht mehr. Dass ich lange erzähle, Mann, vergeblich kannst du sehen. Wenn ihnen hier nicht passt, soll die auch besser gehen. Wir scheißen auf euren Herrn, mitsamt der ganzen Hitler-Mann-Egerschaft. Denn wir auf den einen Tag, aufs Live-Konzert, aufs Herz überhaupt, weil sie mir als Wechsel lacht. Eine kriminelle Vereinigung der allerschlimmsten Sorte, das Sprache des Multikultis, befehle nicht die Worte. Ich nenne einen Namen, es blättert eure Zahnung. Dies wird umgedreht, dies ist unsere letzte Warnung. Wir scheißen auf euren Fall, mitsamt der ganzen Hip-Hop-Modellerschaft. Denn wir warten auf den neuen Tag, aufs Live-Konzert aus der Abschiebe ab, als ihn als letzter Lauf. Als ihn als letzter Lauf. Let's say that's let's